Und mich ja ziemlich dumm gehaut. Bisher hab ich dran geglaubt, dass du mir alles anvertraut. Doch du stehst da, siehst mich nicht an, hast dich verlegen abgewandt. An deiner Nase weißer Staub, Röntgen Papier in deiner Hand. Versuchst mir manches zu erklären. Erzählst von Ängsten sicherlich. Und ich versuch dir zuzuhören. Ich war immer für dich da. Zumindest hab ich das geglaubt. Und auch seit jeher erst bin ich dieser Illusion beraubt. Los und allein, die ganze Welt scheint gegen dich. Nur wenn es schneit, hast du das Gefühl, dass du unbesiegbar bist. Für kurze Zeit bist du ein Held, kennst jedes Spiel, kennst jeden Trick. Doch immer kurz auf den Saal und du suchst den nächsten Kick. Scheiße, dich selbst, erkenn den Feind und handle jetzt. Nimm meine Hand, ich bin bei dir. Mach deine Faust, es liegt an mir. Bekämpf die Scheiße, dich selbst, erkenn den Feind und handle jetzt. Und handle jetzt, und handle jetzt. Und handle jetzt, und handle jetzt. Und handle jetzt, und handle jetzt. Und handle jetzt, und handle jetzt.